Ich habe mich so die letzten zwei Wochen aufgemacht, gehört, was steht für mich dran und was gibt es weiter zu tragen, weiterzugeben. Ich stehe hier, weil ich dir was sagen möchte vom Herrn. Etwas, was ich empfangen habe. Dir ganz persönlich. Nichts Alltägliches, das kannst du überall hören. Keinen oberflächlichen guten Rat, keine irgendwelchen Bibelweisheiten, sondern etwas, was dich betrifft. Genau. Und da muss es etwas geben, wo wir eine gemeinsame Schnittmenge haben. Ich kann ja nicht so viele Themen bedienen hier vorne. Und vielleicht ist es das, ich bin gespannt, ob dich das betrifft, was auch mich betrifft. Aber als allererstes, und ich möchte auch die Leute begrüßen, die Hörer im Internet, die diese Predigt sich anhören. Auch du bist herzlich eingeladen. Ich freue mich, dass du unser Angebot nutzt und ich freue mich, dass du das Angebot von Jesus nutzt. Und wenn du das noch nicht tust, hier eine Einladung für dich. Weiß nicht, ob es hier im Raum irgendjemand gibt, der das noch nicht tut. Vielleicht in der großen, weiten Welt jemand, der das hört. Jesus bietet uns an, zu tauschen. Er sagt dir, wenn du ein Leben bisher ohne mich gelebt hast, dann bist du ein Acker, auf dem eine Menge Unkraut gewachsen ist. Und ich biete dir an, einen wunderbaren Garten stattdessen zu nehmen. Gib mir deinen Acker und nimm den meinen. Gib mir dein Leben. Boah, da will jemand unser Leben. Und ich gebe dir ein ewiges, ein wunderbares, ein tiefes, ein reiches, ein Leben, das dir Zugang gibt zu allen Verheißungen des Herrn, zu einer persönlichen Beziehung zum Herrn. Also, wenn du klare Sache machen möchtest mit Jesus, sprich mit ihm ein Gebet. Es wird passieren, was in Jesaja 60,1 steht. Mache dich auf und werde Licht. Und indem du Jesus sagst, hier hast du mein Leben, gib mir deines. Ich lege meinen Stolz beiseite. Und vielleicht auch die Minderwertigkeit oder das Gefühl dafür, dass ich es nicht wert bin. Und ich gehe diesen Schritt und nehme dein Leben. So wirst du zu Licht, weil das steht in der Bibel. Ihr seid das Licht der Welt, dann, wenn ihr neugeboren seid, dann, wenn ihr euch für Licht und Jesus entschieden habt. Und die meisten von euch, wahrscheinlich alle hier, sind schon das Licht der Welt und können in seiner Vollmacht wandeln. Und das ist eigentlich ein ganz schön großer Anspruch. Das Schöne ist, Licht selber braucht nichts tun. Licht fliegt manchmal Millionen Jahre von einer Lichtquelle durchs Universum, aber so ein Licht sind wir nicht. Sondern wir sind ein Licht, das von Jesus ausgeht. Und da, wo wir hinkommen, da sind wir berufen, ihn sichtbar zu machen. Durch unser Leben, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Art Licht sind wir. In den letzten Wochen und Monaten ist mir immer wieder ein Satz begegnet. Ein Zwei-Wort-Satz eigentlich. Ich glaube, Christoph war es, der mir das erste Mal gesagt hat. Es war auf dem Tennisplatz und er sagte, Holger, trau dich. Und ich stand hier in der Lobpreisgruppe und Julia guckte so über die Schulter und sagte, ey, trau dich. Und dann habe ich hier mal so mit Profimusikern Musik gemacht. Die haben gesagt, ey, komm, trau dich mal. Genau, diverse Male. Neulich, Wesley hat uns Feedback gegeben für unsere Lobpreisgruppe, hat zu jedem was gesagt und zu mir hat er gesagt, ey, und Holger, du trau dich mal. Heiliger Geist, ich habe verstanden, soll ich eine Predigt halten über trau dich? Und der Heilige Geist hat gesagt, trau dich. Genau. Und so will ich genau das tun. Ein Wort an euch, das sagt, ihr seid ein Segen. Und wo ihr auch hinkommt, seid ihr ein Segen. Traut euch. Traut euch hinzugehen und traut euch, das zu entwickeln, was der Herr in euch hineingelegt hat. Vor 2 Wochen war diese Konferenz mit dem Reinhard Bonnke, die immer noch sehr in mir schwingt, ein Mutmacher vor dem Herrn, wirklich. Er hat einiges gesagt, wo wirklich flächendeckend Gänsehaut war in der ganzen großen Arena. Er sagte, er unterhält sich manchmal mit seinen Berufsahnen, mit den großen Evangelisten vergangener Zeiten im Geiste. Und die sagten zu ihm, du läufst dein Rennen, aber lauf jetzt schneller. Und Reinhard, ein alter Mann, 80 Jahre alt, stark im Geiste, fragt, warum soll ich schneller laufen als ihr? Und sie sagten, weil das die letzte Runde ist. Es ist die letzte Runde zu laufen. Und es könnte sein, dass wir gar nicht mehr so lange Zeit haben. So lange warten die Menschen schon, die Christen, dass Jesus wiederkommt. Und eigentlich ist es ein Segen, dass er noch nicht da ist. Weil an jedem Tag werden viele Menschen errettet. Werden viele Seelen gefunden, haben viele Menschen die Gelegenheit, sich ihm anzuvertrauen. Also, Jesus, warte ab. Lass uns noch erblühen, lass uns noch in unseren Dienst kommen, ganz und gar. Lass uns Ungläubige erretten. Und wisst ihr, wie Ungläubige errettet werden? Durch Gläubige. Das ist meistens so. Meistens ist es so, dass ein Gläubiger einen Ungläubigen findet. Und das ist ein Statement dafür, dass wir losgehen sollten. Dass wir Mut haben sollten, den Mund aufzumachen. Jesus war auf der Welt, hat gewirkt, an einem Punkt rund um den See Genezareth. Er ist gegangen und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Der ist dabei, einen großen Leib aufzubauen. Und dieser Leib macht das so, wie ein Leib das machen musste, macht Bodybuilding. Der stärkt sich, der wird schlagkräftig. Er wird lebendig, eingeschlafene Füße wachen auf. Müde Augen fangen an zu sehen. Und dieser Leib, dieser christliche Leib wird stärker und größer. Und wir sind ein Teil dessen und sollten vibrieren, vor Erwartung rauszugehen und sein Licht zu verteilen. Wir haben dafür alles gekriegt. Auch das hat Rainer Bonnke, ich glaube, das war der Kolander, gesagt. Ihr dort im Plenum, ihr habt nichts, oder nein, wir haben nichts, was ihr nicht habt. Wir haben nichts, die großen Verkündiger, die großen Evangelisten haben nichts, was wir nicht auch hätten. Wir können das. Mein Tennislehrer, ein deutlich besserer geistiger Lehrer, als er das selber weiß, hat mir gesagt, so, jetzt hast du was gelernt. Wenn du das nicht anwendest, wirst du es nie lernen. Wenn du es anwendest, wirst du Fehler machen, das ist klar. Du wirst daneben hauen, aber wenn du es nicht anwendest, wirst du es nie lernen. Und was haben wir nicht alles bekommen vom Herrn? Die Gabe der Heilung. Wir können verkündigen, Dämonen austreiben. Wie oft wenden wir das an? Die Ernte ist reif. Es gibt nichts zu verlieren. Und für mich ist das eine große Ermutigung, auszuprobieren, zu riskieren. In Zacharia 8,13 steht, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nicht, sondern stärkt eure Hände. So will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Das heißt, wenn jemand betet, Herr, segne mich, schickt mir deinen Segen in mein Leben, dann kann das sein, dass du auf einmal in dessen Leben bist, weil du bist der Segen. Du bist geschickt vom Herrn. Was machst du dann dort? Es reicht oft, wenn du anwesend bist. In einem erstaunlichen Maße reicht es, wenn du anwesend bist, sensibel für das, was zu tun ist, wenn du da bist. Ich erlebe das immer wieder mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Gerade neulich ist eine Geschichte, die mich beeindruckt hat und die mich darin wirklich bestärkt hat. ein Afghane. Ziemlich impulsiver Typ, dem ich ab und zu Geld auszuzahlen habe. Und der einen Janke hat nach Geld. Wahrscheinlich irgendwie süchtig, ich weiß es nicht. Steht dann schon immer zwei Tage vorher vor meiner Tür und sagt, ich brauche Geld, gib mir Geld. Und wird vehement und fängt an, die Tür einzutreten. Und wir hatten die Polizei da, 6 Mann, die kennen ihn schon. Und ich hatte immer das Gefühl, bleib ruhig, bleib ihm zugewandt. Und dann standen sie zu zweit da, gib mir Geld. Ich habe ihm erklärt, nein, das heute nicht, aber wenn du was zu tun hast für mich, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann komm zu mir. Und tatsächlich, das hat er gemacht. Wohnungskündigung, er kam zu mir, wollte meine Hilfe, ich habe ein paar Briefe für ihn geschrieben. Ganz ruhig, und er schaute mich an und sagte mir dann, wieso machen Sie das? So wie ich Sie behandle, das macht sonst keiner. Alle schmeißen mich raus. Keiner will mit mir arbeiten. Und Sie machen das jetzt einfach. Ich konnte ihm nur sagen, wissen Sie, ich habe nur Frieden für Sie. Sie können mich anschreien, können Sie machen. Aber mein Herr ist Jesus Christus. Wer ist Ihr Herr? Sind Sie Moslem? Er sagte, ich bin gar nichts. Ich glaube, ich werde noch gute Gespräche mit ihm haben. Die Beziehung wächst und wird immer wunderbarer. Wir denken oft, dass es lange dauert, bis wir bereit sind, die Gaben zu nutzen, die wir bekommen haben. Und dann habe ich mir noch mal die Geschichte durchgelesen von der Frau am Brunnen. Die haben wir hier oft besprochen. Ne? Ein Aspekt dessen ist mir neu geworden. Diese Frau am Brunnen, die hat ein Gespräch mit Jesus gehabt und innerhalb von wenigen Stunden ist sie zur Evangelistin geworden, hat ihr komplettes Dorf bekehrt. Ich bin jetzt 7 Jahre Christ. Herr, wo ist das Dorf? Genau. Deswegen, Herr, öffne unsere Augen. Nimm unsere Beschränkungen weg. Wisst ihr, es gibt eine Person, die Angst bekommt, wenn wir wachsen. Die sich dagegen wehrt. Da kommt uns als erstes der Teufel in den Sinn, aber der ist es gar nicht. Wie man mit dem Teufel umgeht, wissen wir doch. Hat uns Jesus eindrücklich beschrieben. Wir sagen ihm die Wahrheit Gottes. Wir können ihm sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe alle Vollmacht. Ich kann losgehen und evangelisieren. Ich kann losgehen und heilen. Er ist es nicht, der uns hindert. Es sind wir selbst. Und vor uns hat uns der Herr gewarnt. Wir müssen unser Leben niederlegen, um ihm folgen zu können. Das haben wir getan. Wir haben unser Leben niedergelegt. Und dennoch kommt es manchmal, dass so Teile von uns wieder auferstehen. Unser Ehrgeiz, unsere Angst, unser Neid, unsere Bequemlichkeit, ganz besonders unsere Bequemlichkeit. Und da brauchen wir einander Ermutigung. Und es tut so gut, und an dieser Stelle danke an so viele in dieser Gemeinde, die mich immer wieder ermutigt haben, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, trau dich. Hab Geduld. Geh wieder nach vorne, mach weiter. Und das Gleiche sage ich dir, wo immer du stehst, guck mal, ob dein Christenleben so stimmt für dich. Und gar kein Druck, nicht du sollst rausgehen, du musst oder gar nicht. Guck mal, ob du mehr erleben möchtest. Guck mal, ob du das Erlebnis haben möchtest, dass wenn du für jemanden betest und er tatsächlich wenigstens ein wenig geheilt wird oder ganz und gar. Ob du in das Leben einer der Geringsten kommen möchtest und mit ansehen möchtest, dass sich das Leben verändert. Wer ist der Geringste für dich? Wen kannst du da aufsuchen? Das Leben ist voller Überraschungen und das Christenleben voller Reichtum. Wenn wir Schritte wagen, und es gibt nichts zu verlieren. Das Allerwichtigste und in der ganzen Bibel, finde ich, kommt in dem Satz vor, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Das wichtigste und. Es gibt so viele Menschen, so viele Christen, die aufstehen und die dann dastehen und sich widersetzen. Oder stehen bleiben, sich mitnehmen lassen. Steh auf und geh. Ja, wohin kannst du gehen? Vielleicht aufs Wasser. Steh auf und geh aufs Wasser, da wo es unbekannt ist. Schau mal, wo der Herr dich hinhaben will. An dem Punkt waren wir schon so oft. Die Stimme hören des Geistes. Zu wem schickt er dich? Auf welches Wasser? Wo kannst du neue Erfahrungen machen? Wo kannst du dem Herrn zeigen, ja, ich vertraue dir? So oft sagen wir dann, ja, das muss der Geist wirken, wir müssen warten auf den Heiligen Geist. Gut, dann bitte ihn. Herr, hier und heute, sage mir, was ich zu tun habe, was ich tun kann, dass mein Leben christlich wird, dass ich ein Teil werde dieser Bewegung, die den Globus verändert. Ja. Ich habe gerade gelesen, dass diese Sonntage umbenannt werden. Nicht mehr Evangelisationssonntag, sondern Erlebnissonntag. Und da habe ich gleich noch ein kleines Erlebnis für dich. Oder ein großes, je nachdem. Dafür brauche ich mal Marianne am Piano. Wenn du so allmählich einsteigst. Und das, was ich zu sagen habe, das hat vor 25 Jahren eine Dame zusammengefasst, Miriam Williamson, die gesagt hat, unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht gewachsen sind. Unsere tiefste Angst ist, unermesslich mächtig zu sein. Es ist nicht unser Licht, das wir fürchten. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich denn eigentlich, dass ich leuchtend sein darf, hinreißend, begnadet, fantastisch? Wer bist du denn, dass du es nicht sein darfst? Wenn du dich klein machst, dann dient das nicht der Welt. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn wir uns einkringeln, damit andere um uns herum sich nicht verunsichert fühlen. Du wurdest geboren, um die Ehre Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sondern in jedem Menschen. Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst auch anderen die Erlaubnis dazu. Wenn wir uns von unserer Angst befreien, dann wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun auch andere befreien. Und an dieser Stelle bitte ich dich einfach, die Augen zu schließen und dich dafür zu öffnen und zu fragen, Jesus, wie siehst du mich? In deinem Heer, in deinem Körper. Herr, wie siehst du mich, wenn ich erstrahle, wenn ich das nutze, was du mir gegeben hast? Und vertraue dem, was du siehst. Heiliger Geist, offenbare du deine Vision über uns, über jeden Einzelnen und über diese Gemeinde. Zeig du uns, was du in uns hineingelegt hast, was wachsen will. Leben ist Wachstum. Wir wollen in das hineinwachsen, was du in uns gelegt hast. Genieße diese Bilder noch ein paar Augenblicke und traue ihnen. So sieht der Heilige Geist dich. So hat Jesus dich geplant und erschaffen. Heiliger Geist, ich bitte dich, einen jeden von uns genau dort hineinzubringen, uns anzuleiten, uns zu befreien von den Zweifeln, uns zu leiten in diese Vision von uns, die du erschaffen hast, die fähig ist, ein kraftvoller Teil deines Leibes zu sein, die fähig ist, dein Segen im Leben anderer zu sein. Amen. Marianne, darf ich dich bitten, noch ein bisschen weiter zu spielen?